Menstruieren Vampirinnen eigentlich auch? Das fragt die norwegische Art-Pop-Musikerin Jenny Wahl auf ihrem 6. Album Blood Bitch und geriert sich darauf als veritable Blutschlampe. Sie fasst einem Tabuthema in den Schritt, der Monatsblutung. Muss das wirklich sein, frage ich mich. Und ja, die Antwort ist klar. Denn die Periode wurde oft missbraucht, um Frauen zu diffamieren und auszugrenzen. Wahl wählt dafür Witz und künstlerisches Abstraktionsvermögen. Geheimnisvoller Sprechgesang, Gekicher, ätherische Frauenstimme, die in der Endlosigkeit verhallt. Es wummert und blubbert, hohe Synthesizer-Töne schweben im Raum, es schabt und hechelt. So verhandelt Wahl Projektionen auf den weiblichen Körper, die Bedrohung, die er ausstrahlt, Unsicherheit und Versagen. Ein weit gespannter, sehr ambitionierter Rahmen. Blood Bitch ist eine hörenswerte künstlerische Zumutung. Jenny Wahl nimmt dem Thema mit teils zarten Klängen das Provokante. Die Norwegerin holt alle, die Berührungsängste haben mit Menstruationsblut, mit ihrem gesungenen Mantra wieder runter auf den Teppich. Wie eine Übung in Zumutung erscheint mir auch Bon Ivers drittes Studioalbum 22, a Million. Hier ist aber eher die Musik das irritierende Moment. So wie die Songtitel merkwürdig verkünstelte Konstruktionen aus Zahlen, Satzzeichen und Wörtern sind, verbinden sich in der Musik geschmeidige und futuristisch sperrige Klänge. Das Quintett aus Wisconsin unter Ägide ihres Masterminds Justin Vernon beläht diese Klangvehikel halsbrecherisch turmhoch, alles droht einzustürzen, es wackelt und rumpelt und mal gleitet es auch geschmeidig dahin. Ein Soundtrack wie zu einer haarscharf gerade noch geglückten Mondlandung. Grandios gewagt ist das alles, fantastisch hymnisch mit vielen Ecken und Kanten. Sich reinfallen lassen in diese Sounds ist nicht möglich. Wo wirst du nach Bestätigung suchen, ist der erste Satz des textlich extrem kryptischen Albums und ergibt die Richtung dieser musikalischen Selbstsuche vor. Die Musik liefert die Antwort. Sicherheit findet man nirgends, alles ist im Wandel, alles ist brüchig. Wer in Musik statt Eskapismus Realismus sucht, ist bei Bon Iver und 22, a Million richtig. Ich bekenne hier gleich, R&B fasse ich normalerweise nur mit spitzen Fingern an. Doch Banks steht nach ihrem eigenwilligen Debüt Goddess dafür, dass man dieses unselige Mainstream-Phänomen mit eigener Note künstlerisch unterwandern kann. Ihr zweites Album trägt den Titel The Altar, aber allzu heilig geht es darauf glücklicherweise nicht zu. Fuck With Myself heißt die erste Single daraus. Vielleicht ein kleines Täuschungsmanöver für Hörer, die bei jeder kleinen Sexandeutung gleich heiß laufen. Und ein Seitenhieb auf die sexbetonten Kolleginnen. Das Stück handelt dann ganz harmlos davon, dass sich hier jemand wahlweise selbst im Weg steht oder sich selbst ganz nah fühlt. Vielschichtige Deutungsmöglichkeiten mit ironischer Metaebene. Ein Plus des Phänomen Banks. Das Album startet also gut. Die Musik klingt dann zwischendrin allerdings wie bei den erwähnten oversexten Damen des Genres, zu denen Banks bis vor kurzem noch ein wohltuendes Gegengewicht darstellte. Die dunkle, geheimnisvolle Note, die ihren Indie-Electro-R&B bisher umwehte, ist vereinzelt verflogen. Das ist so leider auch dutzendfach im Radio zu hören. Doch Songs wie Haunt oder Poltergeist reißen es wieder raus. Gegen Ende ist Banks wieder eine eigene, eigenwillig intelligente Größe.